بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، liebe Geschwister, heute wollen wir inshallah eine Reihe starten. Ich werde einige Fragen aus dem Buch Jami Ahkam Nisa von Sheikh Mustafa Al-Adawi nehmen und euch übersetzen. Einige Themen. Also es geht um die Urteile der Frau im Islam. Wir werden inshallah mit den meist gestellten Fragen anfangen, um deren Beweislage oder was der Sheikh eben zu dieser Sache, zu diesen Themen gesagt hat und gebracht hat, darstellen. Inshallah, in kurzen Videos, in kurzen Audios, inshallah, möchte ich das euch übersetzen. Der Sheikh ist ein großer Gelehrter aus Ägypten, großer Tafsir-Gelehrter und auch anerkannt, mashallah, bei sehr, sehr vielen großen Gelehrten. Er macht viele Tafsir. Hat auch von Tafsir ibn Kathir hat er eine Muhtasar gemacht, eine Zusammenfassung gemacht. Der Gelehrte ist ein, mashallah, ein großer Gelehrter, man kann ihn googeln, man kann ihn nachschlagen. Und der Gelehrte gehört nicht zu den Ikhwan, wie einige behaupten, oder so ein Takfiris oder Madakhila, sondern er spricht gegen diese Leute, besonders gegen deren Politik und deren Ansichten. Und er antwortet und handelt nur nach Koran und Sunnah, Alhamdulillah. Deswegen, und weil der Sheikh eben nach der Beweislage antwortet, so wie Sheikh Albani und andere großen Gelehrten, ziehe ich ihn vor. Und er ist der Einzige eben, der dieses Buch gemacht hat, hauptsächlich eben, weil diese Sache nicht vorhanden ist bezüglich der Frauen, möchte ich inshallah einige Sachen von ihm übersetzen und Stück für Stück dieses Buch inshallah abarbeiten. Wir fangen aber durcheinander an, und zwar mit den Themen, die halt am meisten gefragt werden. Heute ist unser Thema: Darf eine menstruierende Frau, sei es jetzt in der Periode oder im Wochenbett, den Koran anfassen? Und der Sheikh sagt, rahimullah, es gibt Ikhtilaf in dieser Sache, wie es schon immer gab. Die einen sagen, man darf nicht anfassen, und die anderen sagen, man darf anfassen. Und der Sheikh sagt, die richtige Meinung dazu ist, dass man den Koran, dass die Frau, die menstruierend ist, den Koran anfassen kann. Allein deswegen, weil die Beweislage, die die gegenüberliegende Seite hat, unzureichend ist. Also es ist kein fester, sicherer Beweis da. Sie kommen mit Beweisen aus dem Koran und aus der Sunna mit zwei Hauptsachen. Der erste ist, La yamassahu illa al-mutahharun, die Sure 56 Al-Waqiya, Vers 79. Dass nur diejenigen ihn berühren dürfen, oder nur diejenigen ihn berühren, die vollkommen rein sind. Da sagt der Sheikh, viele Tafsir-Gelehrte haben das schon erklärt, dass damit die Malaika gemeint sind, die Engel sind, die dieses Buch anfassen. Und die zweite Sache ist, welches Buch soll angefasst werden? Das sieht man aus dem Kontext, wenn man vorher hingeht und liest, Innahu la Qur'anun Karim. Das ist ein ehrwürdiger Koran, fi kitabim maknun, in einer wohlbewahrten Tafel oder in einem wohlbewahrten Buch, la yamassuhu illa al-mutahharun, das nur diejenigen anfassen oder berühren, die vollkommen rein sind. Und sagt, dieses ist zurückzuführen auf die wohlbewahrte Tafel. Das heißt, die wohlbewahrte Tafel oder die wohlbewahrte Buch im ersten Himmel dürfen nur die Engel und können nur die Engel anfassen. Und sie sind auch rein und sauber. Deswegen sagt er, dass diese Sache für die Engel ist und nicht für die Mu'minun allein gemeint sind oder diejenigen, die keinen Wudu haben und diejenigen, die rein sind. Also diese Aussage ist deswegen abzulegen. Er bringt auch einen Beweis aus Surah Abasa, Vers 13 bis 16, in dem es heißt, er steht auf in Ehren gehaltenen Blättern, also der Koran steht in Ehren behaltenen Blättern, erhöhten und rein gehaltenen, durch die Hände von entsandten edlen Frommen. Ja, der Koran steht in einer wohlbewahrten Tafel, wie vorher, Ehren gehaltenen Blättern, hoch und rein, und nur edlen Fromme Entsandte, das heißt Engel, dürfen dieses Buch anfassen. Und er bringt auch den Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, innamal mu'minu la yanjus, dass der Mu'min, der Gläubige, nicht oder niemals unrein wird. Also von dieser Sachlage her darf er auch den Koran anfassen. Und es geht natürlich um diese, nicht um die körperliche Unreinheit, sondern um die geistige, mentale, spirituelle Reinheit. Und er sagt, was der zweite Beweis angeht, la yamassul Quran illa tahir, dass den Koran nur der Reine anfassen darf. Der Hadith, er sagt, der Hadith ist daif von allen Seiten. Der Hadith erreicht nicht mal die Stufe von Hassan, dass man ihn benutzen könnte. Deswegen ist er abzulehnen. Und das ist die Meinung vom Sheikh, Wallahu alim. Das ist die richtige Meinung. Die Frau, die kann nichts dafür, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch gesagt hat, sie kann nichts dafür für ihre Periode. Deswegen darf sie inshallah den Koran anfassen in der Periode, auch im Wochenbett, und sie darf lesen und davon profitieren, inshallah. Und im nächsten nehmen wir inshallah durch, wie ist das, wenn die Frau, darf die Frau, wenn sie die Periode hat, in die Moschee gehen. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.